Martin Roth ist ein stets perfekt mit Schlips und Anzug gekleideter Museumsdirektor. Er, der Deutsche, hat sich einmal verwundert darüber gezeigt, wie nachlässig der Kleidungsstil mancher Briten geworden sei. Das ist aber noch das Geringste, wovon der gebürtige Schwabe enttäuscht ist. Martin Roth wörtlich: Die Zeit für nette Ausstellungen ist vorbei. Das Antieuropäische nimmt hier täglich zu. Das Schlimmste, zumindest das Schlimmste, so wie ich es sehe, ist die Tatsache, dass wir einfach eine unglaubliche negative Tonlage bekommen haben. Als wenn Europa jahrzehntelang war, was Hoffnung gebracht hat und Zusammenhalt gebracht hat und Solidarität, und zumindest haben wir uns das erhofft, dann ist jetzt die Rhetorik negativ. Dann ist die Rhetorik Zerfall, dann ist die Rhetorik Schaden, dann ist die Rhetorik Abspaltung. Roth merkt man die Enttäuschung darüber an, dass sich vor dem Referendum die Kulturschaffenden auf der Insel wenig oder erst sehr spät gegen den Brexit eingesetzt haben. Was die Kunst- und Kulturwelt darüber hinaus unternimmt, so Roth, um europaweit gegen die politischen Bedrohungen gegenzuhalten, sei erbärmlich. Möglicherweise sei das Europa, an das er immer noch glaube, schon längst nicht mehr existent. Martin Roth will aber den Brexit nicht als Hauptgrund für seinen Weggang bezeichnen. Eher liefen nach 5 Jahren die Dinge rund um das V&A-Museum, wie es kurz genannt wird, einfach so gut, dass die Zeit zum Abschied gekommen sei. Ich habe jetzt mir 5 Jahre vorgenommen gehabt, jetzt sind es genau 5 Jahre Ende September. Wir haben Gott sei Dank, glaube ich, das Richtige gemacht und ich hatte auch das Glück, die richtigen Kollegen zu finden, die richtigen Leute zu treffen. Ich habe dann sehr viel Unterstützung gehabt, auch aus der Bevölkerung, von den Trustees. Wir haben Glück gehabt mit den Projekten und ich weiß nicht, was ich noch besser machen könnte. Nur einmal stand Roth in der Kritik, als das Victoria and Albert Museum ein Angebot ablehnte, die Handtaschen, Kostüme oder Schmuckstücke der früheren Premierministerin Margaret Thatcher zu kaufen. Ansonsten stieg das V&A unter seiner Führung zum Museum des Jahres 2016 auf. Ausstellungen wie die über David Bowie oder den Modedesigner Alexander McQueen kamen bei Publikum und Kritik an. Nächstes Jahr öffnet eine Schau über die britische Rockband Pink Floyd. In 2 Jahren expandiert das Victoria and Albert Museum mit einem Neubau nach Dundee in Schottland. Und 2022 mit einem Museum für das digitale Zeitalter in den Londoner Olympiapark. Für umgerechnet 60 Millionen Euro wird gerade der Haupteingang nahe des Hyde Parks neu gestaltet mit einer zusätzlichen Ausstellungsfläche. Für Martin Roths politischen Ansatz steht die Schau Objekte des Ungehorsams oder jetzt ab kommenden Samstag über Revolution und 60er Jahre. Ich möchte einfach mich politisch wieder mehr engagieren und nicht in tagelangen Sitzungen aufgefressen werden. Politisch und proeuropäisch ausfüllen will er seine neue Aufgabe als Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Es ist aber nur ein Ehrenamt im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik. Reich geworden ist Martin Roth übrigens in London trotz Spitzenjobs eher nicht. Angesichts der astronomisch hohen Mieten sei sein Topposten als Direktor des V&A letztlich sogar ein Zuschussgeschäft gewesen.